der war ich. Ach komm, Willi, mach dich nicht lächerlich. Bis ich spät fällt dir das Ei. Jetzt, wo die Sache gefahrlos ist, da kann das jeder sagen. Und außerdem stimmt's nicht. Ach komm, jetzt sag nur noch, dass du ihn in Unheck geschmissen hättest. Also jetzt hör ich es mal. Nachdem mir der Wachhabende da eben gesagt hat, dass er keine Zeugenaussage mehr zu der Sache braucht, und nachdem ich sowieso nicht mehr im Dienst befindlich bin, da entschuldigen Sie bitte nur, dass ich gestört habe. Und wer den Delle jetzt wirklich hinausgeschmissen hat, darüber können Sie sich jetzt ohne mich einig werden. Hauptsache ist, er hat keinen Schaden angerichtet. Ja, und die Sache hat keinerlei Folge für uns. Natürlich nicht, Mama. Wenn einem aus Versehen etwas aus dem Fenster fällt, das ist doch nicht strafbar. Ne? Nur wenn es einen Schaden anrichtet. Und weil es keinen Schaden angerichtet hat... Ruhig doch einmal, Willi. Lass doch einmal der Herr Wachtmeister zu Wort kommen. Sie sehen, dass uns diese Sache einigermaßen mitgenommen hat. Entschuldigen Sie, wenn ich mich mal setze. Ja, das merke ich. Ich glaube, Sie sind schon reichlich genug bestraft dafür, dass ich den Teller runtergeschmissen habe. Das kann man wohl sagen. Also Sie glauben mir das wenigstens unter anderem nicht. Mir war doch von Anfang an klar, dass Sie derjenige waren, welcher... So. Es war natürlich sehr schön von Ihrer Frau Gemahlin, dass sie die Schuld hat auf sich nehmen wolle. Ja, und... Es war ein bisschen zu auffällig, Frau Hesselbach. Aber sonst war es sehr schön gedacht. Wirklich, man merkt halt gleich, dass man mit anständigen Leuten zu tun hat. Richtige Verbrecher, ach, die hätte das ganz anders angelegt. Und Sie werden keine Anzeige machen? Ach bitte, Herr Wachtmeister, drücken Sie doch mal auch zu. Na, dienstlich darf ich sowas natürlich nicht. Aber da ist natürlich wieder ein Klick, dass ich nicht im Dienst bin. Also nichts für ungut. Und gute Nacht. Ach halt, da unter Ihrer Haustür habe ich was gefunden. Ich hatte es in mein Mapp gesteckt und wollte es morgen auf dem Fundbüro abgeben. Hier. Ist das am Ende... Unser Holzsteller! Ja, guck das mal an. Der hat's in sich, was? Und nicht einmal kaputt. Also, gute Nacht dann. Gute Nacht, Herr Wachtmeister. Also so ein elender Drecksteller, so ein Mistding, so ein blödes, das der klopp ich aber jetzt mit meiner eigenen Hand. Warum dann, Willi? Erstens ist der Teller mir. Und zweitens ist er für uns eine sehr praktische Gedächtnisstütze dafür, wie leicht man durch eine kleine, unbedachte Bewegung in eine ganz furchtbare Sache reinrutschen kann. Ich will ja auf niemand anspielen. Du kannst ruhig auf mich anspielen, Mama. Du hast heute ein Guthabe bei mir. Anneli, was ist das? Was wolltest du denn auf einmal? Weil die Mama für uns hat ins Gefängnis gehen wollen. Und ich war doch überhaupt an allem schuld. Oh, komm, komm, Anneliese. Jetzt wollen wir nicht schon wieder davor anfangen, wer eigentlich oder uneigentlich schuld ist. Aber das du für uns, ich glaube schon. Ich glaube eher, ich habe mich reichlich lächerlich gemacht mit meinem Geständnis. Mama, nein, nein, nein, also... Da muss ich protestieren. Lächerlich hast du dich nicht gemacht, Mama. Im Gegenteil. Du hast bei diesem Vorfall eine solche sittliche Größe gezeigt, dass ich das noch einmal im Namen der ganzen Familie muss ich das doch einmal eindeutig zum Ausdruck bringen. Und ich möchte fast sagen, dieser heutige Tag wird sich in unsere Erinnerung eingraben. Dieser Tag wird sich... Au, jetzt wird's aber feierlich. Der Papa kommt schon wieder in seine berühmte Ansprache zum 50. Firmenjubiläum hinein. Also es ist doch in dieser Familie nicht möglich, einen erhabenen Gedanke zu äußern, wo nicht sofort in den Schmutz gezogen wird. Es ist doch wahrhaftig nicht zu glauben, wie solche Momente sofort profaniert werden müssen. Jetzt habe ich aber bald die Nase voll. Jetzt werde ich aber mal andere Töne anschlagen, Willi. Jetzt läuft's aber bald über bei mir. Aber du regst dich schon wieder auf. Alles darfst du machen, nur nicht mit Holzteller schmeißen. Also, Willi, ich... Komm, Baba, Kine, wir brauchen heute keine erhabenen Gedanken mehr. Jetzt wird schleunigst ins Bett gegangen. Ja, aber ich möchte doch noch einmal betonen, Mama, dass die sittliche Größe, die du gezeigt hast... Ins Bett wird gegangen mit der sittlichen Größe. Also... Komm, komm, komm, Karl, es ist ja gut gemeint, aber es kommt doch nur dumm geschwätzt dabei heraus, wenn wir jetzt noch lang da davor schwätzen. Also los, in 5 Minuten ist das Licht aus. Gute Nacht. Nacht, Mama. Also ich erkläre jeden... Ach, es hat ja doch all keinen Zweck hier. Also komm, Mama. Also gute Nacht, dann schlaft gut. Nacht, Nacht, Baba. Du, Willi. Hm? Du hast mich doch neulich einmal gefragt, was du mir zum Geburtstag schenken könntest. Wie wär's damit im Auto? Nein. Was zur Erinnerung an die Mama. Eben, was dich kein Geld kostet. Oh, sehr günstig. Soll ich ein Gedichtchen aufsagen oder was wünschst du dir? Ach, jetzt lach aber nicht, gell? Ich hab mir gedacht... Auch so ein Holzteller.